zurückbleiben, bitte. Jeden Tag fahren Berlins öffentliche Bahnen, Busse und Fähren zusammen so weit wie 9-mal um die Erde. Was gibt es noch zu erzählen über die Metropole, in der der Verkehr ein Spektakel ist? Berlin ist eine coole Stadt. So cool, dass auch ein eigentlich langweiliges Phänomen zur Mode werden kann. Neue Sitzbezüge für Busse und Bahnen zum Beispiel. Für den Stoff der Sitzplätze haben die Berliner Verkehrsbetriebe BVG nicht nur ein interessantes Muster gefunden. Auch das Motto ist modern. Vielfalt heißt das Design. Es zeigt 80 verschiedene Silhouetten. Die Vielfalt der Berlinerinnen und Berliner. Als Collage sieht man vielleicht nur Farben. Im Detail sieht man aber einen Vater mit Kind, zwei Homosexuelle, die sich lieben, Frauen mit physischem Handicap oder ältere Personen mit Hund. Und weil Berlin so cool ist, gibt es das Muster nicht nur in Bussen und Bahnen. Es gibt auch eine Vielfalt-Modekollektion. 2022 hat die BVG das Muster vorgestellt. Aber es dauert noch, bis es in allen Bussen, Bahnen und Fähren zu sehen ist. Mit 1,5 Milliarden Beförderungen pro Jahr ist die BVG der größte Verkehrsverbund Deutschlands. Und so sind auch andere Zahlen des Berliner Verkehrs gigantisch. Jeden Tag fahren rund 1630 Busse auf mehr als 1800 Kilometern Linienlänge zu 6770 Bushaltestellen. Und nur drei andere Städte auf diesem Globus haben ein größeres Straßenbahnliniennetz. 320 Kilometer ist es lang. 1200 U-Bahnen fahren auf 9 Linien und 756 S-Bahnen auf 16 Linien in Berlin. Für das alles arbeiten Menschen aus 80 Nationen. Vielfalt, wie die Stadt sie auf Kleidung und Sitzen trägt. In der S-Bahn haben nicht nur Hunde 4 Beine. Der Anruf bei der Polizei war wahrscheinlich lustig. Wir suchen eine Täterin. Helfen Sie uns. Was hat sie Kriminelles getan? Sie ist mit ihrem Pony S-Bahn gefahren. Eine andere Person hat ein Video davon gemacht. So hat auch die Online-Welt sehen können, in Berlin ist alles ein bisschen anders. Denn die anderen Passagierinnen und Passagiere waren wenig überrascht. Manche haben das Tier gestreichelt, andere haben es einfach ignoriert. Typisch Berlin. Im ÖPNV der Metropole gibt es wirklich alles, was man sich denken kann. Und alles, was man sich nicht denken kann. Warum fährt die U-Bahn direkt durch ein Haus? Eine Adresse zu finden kann manchmal schwer sein. Für die Menschen in der Berliner Dennewitzstraße 2 ist das aber kein Problem. Denn ihre Wohnungen kann man leicht finden. Durch ihr Haus fährt die U-Bahn. Mehr als 600 Mal pro Tag. Nur wenige Minuten liegen zwischen zwei Bahnen. Auch in der Nacht gibt es keine Pause. Diese Berliner Sensation hat eine traurige Erklärung. In der Nähe von diesem Haus war lange ein U-Bahnhof. Im September 1908 wird er zum Unfallort. Der Bahnhof liegt ein paar Meter über der Straße. Verschiedene Bahnen fahren hier in verschiedene Richtungen. Ein Fahrer sieht ein Signal nicht. Es gibt eine Kollision mit einem anderen Zug. Ein Waggon fällt aus 8 Metern Höhe hinunter. 8 Menschen sterben. Viele sind verletzt. Die Stadt reagiert schnell. Sie baut den Bahnhof neu und möchte zur gleichen Zeit die Route verlängern. Aber da steht schon ein Haus. Es gibt 2 Optionen. Das Haus abreißen oder die Bahn durch das Haus bauen. Beides kostet gleich viel Geld. Warum also nicht das Haus und seine Bewohnerinnen und Bewohner schützen? Das dauert, aber 1926 ist das Projekt fertig. Sucht jemand seine Fetischkleidung? Fahrräder, Windeln oder auch Fetischkleidung? Berlinerinnen und Berliner verlieren sehr verschiedene Dinge, oft in Bus und Bahn. Andere finden sie dann und bringen sie in das Fundbüro. 46.620 Dinge waren das im letzten Jahr, wie die Berliner Verkehrsbetriebe BVG schreiben. Ihre Garantie: Wir finden fast alles für dich wieder. Wer eine Suchaktion starten will, füllt ein Online-Formular aus. Die BVG sucht dann in ihrem Fundbüro. Wenn sie etwas findet, schickt sie eine Mail. 35% der Sachen haben so ihr altes Zuhause wiedergefunden. Und wenn sich niemand meldet, nach 6 Wochen werfen die Fundbüros Gegenstände weg oder sie bieten sie bei einem Event zum Kaufen an. Wer am meisten Geld dafür bietet, kann die Sache mit nach Hause nehmen.